Welcome to Sunday Eve Experiment. All 2 weeks, 6 to 8 p.m. Grüßen alle unsere Hörer zum dritten Teil der Skeba-Nacht oder des Skeba-Spezials auf Sunday Eve Experiment hier im Internetradio party107.com. Heute haben wir alle Skeba-Leute, die derzeit in Dresden sind, auf unserer Couch sitzen, denn wir wollen über den derzeit in Australien auf Tour seinen Tony Torero reden. Material haben die Damen und Herren mitgebracht. Ihr hört Tony Torero und wir werden im Verlauf der Sendung ein bisschen über ihn reden, wer das ist, was er macht. Und natürlich Kurova, Sören Machiste und Voices zu Wort kommen lassen über Themen der Musik und über Tony. Ich sage Hallo, gebe das Mikrofon rum und hoffe, ihr freut euch da draußen über 2 Stunden schöne, minimale, tiefe, groovige Musik. Ja, schönen guten Abend, hallo. Wünscht auch der Korba. Ein schöner Sonntag heute wieder. Wir werden dann gleich rausgehen und sonnen. Hier ist der Sören. Hallo. Ja, und ich auch. Hallo. We'll be right back. Colorful and exciting and Tja, Toni Torero, ich muss sagen, ich habe ihn selber noch gar nicht kennengelernt, sondern ich kenne eigentlich nur euch von Skepa. Wer möchte denn ein paar Worte verlieren, wer Toni ist, warum er in Australien ist, beziehungsweise was er bei Skepa so macht? Ja, unser Toni ist gerade in Australien und eigentlich hat das alles begonnen mit Korva und Toni damals. Die beiden haben zusammen in einer WG gewohnt und da ging das schon richtig kräftig zur Sache. Und deshalb würde ich jetzt am liebsten das Telefon mal weitergeben. Wir bauen eine Verbindung auf zum Korova. Mal sehen, was der dazu sagt. Was er für ein Verhältnis zum Toni hat. Die haben früher, glaube ich, ziemlich viel Drum and Bass aufgelegt und auch Trip-Hop-Sachen. Tja, das, mehr kann ich dazu nicht sagen. Das sagt er euch selber. Ja, die Verbindung hat geklappt. Eigentlich wollten wir ja eine aufbauen nach Australien, aber das ging irgendwie nicht so richtig gut. Ja, ich habe mit ihm zusammen gewohnt. Wir haben angefangen mit schönen Trip-Hop-Sachen und eigentlich durch Nina Jones irgendwie mit Platten kaufen angefangen. Dann hat sich das alles irgendwie in Trambes weiterentwickelt und irgendwann sind wir dann zum Minimalen oder zum Techno gekommen. Aber trotzdem schätze ich ihn sehr und wir hatten auch in den vergangenen Veranstaltungen sehr, sehr viel Spaß. Halt so alles, was so in den letzten 2 Jahre zurückliegt. Aber er ist jetzt gerade irgendwie ein Jahr in Down Under, hat sich da etwas abgeseilt. Ja, und ich denke, er hat Spaß in dem Moment und freut sich auch, dass er hier bei euch im Radio sein kann. Ja, wir freuen uns erst. ja, genau. Die Resonanz war nämlich sehr positiv über eure Musik oder beziehungsweise was Skepa so musikalisch präsentiert. Von daher denke ich mal, werden sich viele freuen, dass wir die Sendung auf insgesamt 4 Sendungen ausgedehnt haben. In 2 Wochen dann das Spezial mit Sören Magister und seinen Produktionen. Also an alle, die jetzt zuhören, merkt euch in 2 Wochen wieder hier. 4. Teil Skepa Spezial. Hat eigentlich der Herr Torero ein paar Platten mit Down Under genommen? Nee, ich glaube nicht, aber der hatte auf alle Fälle auch schon musikalische Bekanntschaften gemacht und ist da auch schon irgendwie so ein bisschen am Start mit irgendeiner Band. Ich habe mit ihm bloß ein paar Mal kurz telefoniert. Ist auf alle Fälle musikalisch da mit dabei. Na, sehr schön, vielleicht gibt es ja bald mal eine Skipper-Nacht in Australien. Wäre natürlich was. We'll be right back.

Thank you. wir als Gepa-Crew, wir haben ja in 14 Tagen euch dann komplett durch sozusagen. Trotzdem habe ich die Frage, habt ihr euch in ferner Zeit, die Frage eigentlich, Ziele gesteckt, die ihr demnächst oder im nächsten Quartal oder im nächsten halben Jahr zusammen sogar möglicherweise verwirklichen wollt? Ziele gesteckt jetzt direkt eigentlich weniger. Wenn du jetzt irgendwo auf was Spezielles ansprichst, irgendwelche Veröffentlichungen oder so, ist das alles, glaube ich, noch ein bisschen weit weg auch, weil wir auch den Anspruch haben, was zu veröffentlichen, was wir selber kaufen würden. Also richtig direkt halt sagen, das muss es sein, das ist es. Ansonsten versuchen wir halt wirklich so verschiedene Partys oder Festivals oder andere Gelegenheiten zu nutzen, um da halt unsere Musik zu präsentieren und da einfach auch die Leute aufmerksam zu machen, dass es da einfach auch noch andere andere Klänge oder Grooves gibt, die einfach mal gut rocken. Was habt ihr eigentlich so schönes Bild von Toni mitgebracht? Also ich habe was Schönes zusammengestellt aus älteren Tagen. Es ist, sage ich mal, schon für den Herrn Torero auf alle Fälle eine relativ smooth Geschichte, aber das sollte es auf alle Fälle auch sein, so ein Radio, schön. Der ein oder andere Ausraster mal mit dabei, aber ich denke, im Gesamtwerk ist es auf alle Fälle gerechtfertigt. Also es ist eine schöne, runde Sache. Hört einfach rein und bleibt dran. Wenn ich mich recht erinnere, hieß der Toni ja früher Torpedo. Wie kam es denn eigentlich zu seiner Umbenennung? Naja, es ist wie so ein Relaunch. Jedes Produkt braucht mal eine Erneuerung nach gewisser Zeit. Und ob nun Torpedo oder Torero, das war dann eigentlich auch völlig egal. Klar. Lock Zero, genau. Naja, das sind die ganzen Geschichten. An dieser Stelle möchte ich die Möglichkeit nutzen, Daniel zu grüßen, weil der wird sich das sicherlich ja auch anhören. Auf der anderen Ecke der Welt. Und ja, ich hoffe, euch geht's gut. Auch der Maxi, die Freundin, die da mit an seiner Seite ist, hoffentlich noch. Ja, man weiß ja nie, was da so passiert. Oder, naja. Ich bin fertig. Sehr schön. Ihr seht schon, in 2 Wochen wird's lustig. Da haben wir nicht ganz allein hier. Und werden intensiv ihn mal aushorchen. Aber ich finde, wir sollten die Dame in der Runde auch mal zum Gespräch bitten. Sie war etwas ruhig. Wie geht's uns denn heute, DJ in Voices? Ja, also ganz gut heute. Mir geht's gut, natürlich. Aber zum Toni oder Daniel, whatever. Nein. Whatever. Genau. Also ich kenne ihn nur so als musikalischen Untermaler, Begleitung, der natürlich genau gute Sachen zu beisteuert, wenn wir halt musikalisch unterwegs sind und er schließt oder macht dieses Quartett einfach mal nur komplett. Genau. So viel dazu. Wisst ihr eigentlich, wo Toni sich so befindet, beziehungsweise warum er darunter ist? Ja, es gibt die Möglichkeit, bis man 30 ist, irgendwie ohne Visum da einzureisen, und die Möglichkeit wollen die beiden einfach nochmal nutzen. Ein Jahr lang sich völlig auszuklinken hier, weil hier waren noch keine Perspektiven so. Wir wissen ja alle selber, wie das hier läuft. Mit Geld verdienen, entweder man macht irgendwas Unseriöses, Illegales, oder man geht eben nach Australien. Und beim letzten Mal, wo ich sie gesprochen hatte, das ist ungefähr 1 Monat her, da waren die gerade in Perth. Das ist, in Perth. Das ist südwestlich. Und da waren ziemlich viele Krokodile und Surfing-Action. Und ja, und die versuchen halt einen Job zu kriegen und sich da so durchzuwursteln. Und wie ich gehört habe, hat er auch schon ein paar Platten sich dort angehört. Das geht so ein bisschen mehr in die Reggae-Rucker-Richtung teilweise, weil da wird auch vieles sowas gehört. Tja, bin mal gespannt, was er so mitbringt, ne? Um danach zu haken, versprecht ihr euch eigentlich über ihn noch ein bisschen mehr Input, was auch eure vielleicht zukünftigen Produktionen angehen soll, möglicherweise? Auf alle Fälle, also der Toni war auf alle Fälle auch immer einer derjenigen, der halt wirklich Sachen rauskramt, die man halt sonst irgendwo vergeblich suchte, und ich ihn immer fragte, was, mir gehen wirklich dieselben Läden ab und wo hast du das her oder keine Ahnung was. Also wirklich schon sehr intensiv nach irgendwelchen Straighten oder coolen oder abgefahrenen Sachen halt. Und das ist auf alle Fälle auch was, wo man sich halt gegenseitig auch ein bisschen anstachelt und wo man sich gegenseitig da halt auch irgendwo ergänzt, genau. Das ist, denke ich mal, auch ein dicker Pluspunkt. Wollt ihr mal eine Party machen irgendwie, wo ihr euch selber promotet noch? Habt ihr sowas vor? Also sowas wie du als Live-Actor, du als DJ, du als DJ. Ja, ich habe gerade letzte Woche mit dem Chef von der Dance Factory geredet. Der hat gesagt, da ist durchaus mal was drin. Ne? Das finde ich doch ganz cool, aber er hat gesagt, nur Lollipop hinten. Also. Achso. Aha, du kennst dich aus. Ja. Na klar, wir haben, glaube ich, im Wettbüro vor, im September was zu machen. Im Wettbüro, aber das ist alles noch nicht so geplant. Ne? Jo. Das ist alles noch nicht ganz fest. Im Wettbüro machen wir auf alle Fälle irgendwann, entweder im Sommer oder im Spätsommer noch eine Geschichte. Dann haben wir eine Sprungschanze, das ist eigentlich auch eine, so eine kleine Rock'n'Roll-Geschichte. Da halt ein bisschen was vor, was halt auch so als Geber-Nacht irgendwie laufen wird. Ansonsten ja, werden wir einfach mal gucken, was die Dinge so bringen. Cool, und ihr wisst natürlich, wer erzählt alle zwei Wochen, wo ihr die Dates findet, auf bang.de. Und da stehen nochmal ein paar Randdaten drin, da steht die Adresse auf die Webseite, die ja so easy wie es ist, geber.de sich nennt. Und dort finden wir natürlich nochmal alle Mitglieder, einzeln aufgelistet, mit Bild, mit Booking-Kontakt und allem drum und dran. Also wer jetzt Interesse hat an den Mädels und Jungs, der schaut einfach mal auf die Website und meldet sich bei denen, beziehungsweise ruft uns an. Und wir vermitteln dann. Wissen die Leute eigentlich unsere Telefonnummer? Nein, die wissen Bambi. Ja, an dieser Stelle sind wir am Ende unserer Sendung angekommen, würde ich mal so sagen. Oder Uli, möchtest du noch was sagen? Erstmal nicht. Später vielleicht, okay, wir können ja immer nochmal einschalten. Wir schalten später nochmal zu. Gegen 20 Uhr würde ich schon sagen. Gegen... Uhr Montag früh. Hört nochmal rein, Uli hat noch was zu sagen. Uli, Sprechstunde. Ja, unsere Grußecke will ich natürlich nie flach fallen lassen. Ihr könnt an dieser Stelle mal wieder grüßen, wen ihr wollt natürlich, und nochmal euren Kontakt promoten. Ja, an dieser Stelle grüßen wir natürlich, weil der Abend ja halt auch dem Toni Torero gewidmet ist, alle Freunde in Australien, die jetzt irgendwie zuhören. Ansonsten alle, die uns unterstützt haben oder irgendwie zu unseren Veranstaltungen gekommen sind und da halt auch schön getanzt haben. Ansonsten sind wir zu erreichen unter www.skepa.de und sind immer offen für Fragen oder E-Mails oder etwaige Geschichten, die ihr von uns wissen wollt. Okay, Grüße gehen heute mal ans Fat Fenders, an den speziellen Frauenbetreuer, den Fab. Na? Ja, so hallo und liebe Grüße. Und ich hoffe, die Betreuung bleibt doch weiter so intensiv und so, genau, viel so. Okay. Tja, das war unsere Grußecke und zum Schluss, wie immer, Infos bei, wie gesagt, www.bang.de. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder, dann mit dem Mann, der heute sehr viel oder manchmal auch sehr wenig gesagt hat. Wir freuen uns natürlich schon viel Strafen bei uns in der Region. Und wir hören uns, wie gesagt, in 14 Tagen wieder. Und das war's von uns für heute. Tschüss und schönen Abend noch. Ja. Von mir gibt's auch noch ein Tschüss. Bye, bye.